Achtung, hier ist die ganz neue DJ Quicksilver. Und ganz heiß. Hallo Nachtschwärmer, ich habe heute jede Menge neue Songs dabei und zwar einer besser wie der andere. Aber jetzt sehe ich hier einen. Hallo Thomas Lesner. Wo bist du? Du bist schon lange weg sein. Er fliegt nämlich in Urlaub. Wo fliegst du wieder hin? In die Karibik. Meine Herren. Und wie warm ist da jetzt? So 30 Grad. Da kann ich nur träumen. Da kann ich echt nur träumen. Ja, willst du mit? Aber nee, du musst ja hier noch ein bisschen die Hörer versorgen. Das geht ja wohl nicht. Ne? Eben, das werde ich jetzt machen. Kann ja nur einer Urlaub machen. Richtig, unser Thomas. So, jetzt muss ich los. Der Flieger wartet, glaube ich, nicht. Tschüss, Thomas. Das ist also die ganz neue DJ Quicksilver. Dabei läuft seine andere, I Have a Dream Bellissima, noch ganz auf allen Tanzflächen rauf und runter. Wer macht wieder jede Stunde ein Gewinnspiel nach Schwärmer? Ganz klar. Und habt ihr ihn auch schon vermisst? Wo ist er denn? Wenn ich ganz ruhig bin, wird er vielleicht gar nicht kommen. Ich hoffe es. Ich guck mal da raus. Hey, jetzt kommt er ja. Oh, ich hatte gedacht, naja gut. Los, wir legen los hier. Total, gehen wir los. Es gibt viel zu packen. Tun wir es Ihnen an. Ja. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Hallo nach Schwärmer. Noch nie war Angst so schön. Irgendjemand jetzt den Stecker ziehen. Namenlos komisch. Radio. Die schrecken ja vor gar nichts mehr zurück. Erholt euch bei den sanften Klängen des Regens. Ein Wahnsinn. Hallo, hallo, hallo. Keiner macht dich mehr an. Hallo, hallo. Yeah. Radio Regenbogen. Die neue Magic Affair. listen to the crowd. Watch the demon now, they're on the night prowl. Night is dark and the full moon shine. Let's break the chains of all our mind. You can run, but you can't hide. The evil's rooted very deep inside your mind. Your body, your soul, it's really hard to take control. Boom, bam, gonna hear the door slam on a creepy figure man. Make me shiver while I stand inside. That monster crowd, shock in chain, trying to get out. That trap that I ain't fully captured in. Feeling jail like a prison in a metal bin. I cannot stand, I cannot go. What shall I do? Termine von Charlie 2000 Party Time on the Road. Und zwar für morgen Samstag, 15. März. Zum einen Wiel am Kaiserstuhl in der Festhalle und zum anderen Friesenheim in der Sternenberghalle in Friesenheim. Das ist in der Nähe von Lahr an der B3. Und am kommenden Mittwoch wieder in der Diskothek Boom in Karlsruhe. Da gibt es wieder 40 Maxis zu gewinnen, jede Menge andere Sachen wie Stereoanlage, Computer und so weiter. Und am Donnerstag kommen dann... Nein. Mach mit beim Gewinnspiel. Anrufen, gewinnen. Und gewinnen Sie einen unserer Preise, Sie Glückspilz. Und schon geht's los. Ja, jetzt kann es losgehen, Freunde. Wir suchen wieder 5 in der Breite. Jetzt geht es richtig los. Leg los, oh, ich leg los, leg los. Und jetzt ein kleines bisschen so, los. Lass mal auf, hey, yeah. Yay. Hey, hey.

22.37 Uhr, wir sind mitten in unserem Gewinnspiel. Wir suchen 5 Interpreten. Und wer 5 zusammen hat, ruft bitte an und der kann eine CD gewinnen. Kelly, du könntest mir assistieren. Kelly Blondie, oder kannst du das? Quatsch, nicht so blöd. Ich kann das. Also gut, dann leg die Platte hier auf. Diese Platte jetzt, ja? Was ist eine Platte? Kelly. Für dich eine Nicht-Schwangere. Das ist er, unsere Oberblondine Kelly Bundy. So ein Körper und kein Quäntchen Hirn im Schädel. Ja, du sagst es. Hier geht's ins Wochenende. Also das müsste jetzt reichen. Ach schon mal. 0138 8000. Ruf mich an. Are you ready? Yeah. Hallo, Nachtschwärmer. Some energy to this place. Put some energy into this place. Hier kommt die neue Scooter. Switch up the lights. Close your eyes. Feel the energy inside. Relax. Relax. Your mind, your body, and your soul. The atmosphere of your surrounding. Chili Bo. Chili Bo. Chili Bo. Fire! the family, a guaranteed emergency. The radical MCHB's got the melody. Back to the family, a guaranteed emergency. The radical MCHB's got the melody. Back to the family, a guaranteed emergency. The radical MCHB's got the melody. 1, 2, 3, 4. Das ist der Song, den auch Scooter bei den Radio Regenbogenfäden abgedrückt hat. Mächtig, mächtig. So, meine Leitungen glühen wieder. Ich bin jetzt gelandet beim Frank in Worms. Frank, grüß dich. Ja, hallo. Frank, hast du uns allen fünf Interpreten? Ja, das war einmal Robert Miles. Genau. Dann die Spice Girls. Richtig. Experience. Tic-Tac-Toe. Ja. Und Scatman. Hey! Super! Dankeschön, alle anderen legen auf. Action pur, ohne Netz und doppelten Boden. Ein durchgeknallter Radiomoderator und ein gefährlicher Irrer. Das ist ja unfassbar. Ja, super. Yeah. Ganz neue Scooter, super! Ganz neue Broadcast, aber nothing to lose. Übrigens unsere Faxnummer 0621 33 75 266. Die 0138 ist nicht als Fax geschaltet, jetzt gerade. Aber alle Musiksachen laufen diesen Trend nach. Schau mal, ich werde förmlich überschwemmt von diesen Sachen. Hey, ist das nicht der laut kreischende Wahnsinn? Happy Weekend! Und wie geht's weiter? Die neue Sin Dexter. Zwischenzeitlich 22.51 Uhr. Hallo, Nachtschwärmer. Ich hatte es befürchtet. Ich habe es befürchtet. Wieder Krach. Es ist kein Freitag. Nachtschwärmer geht vorüber, wo die Bandis keinen Stress haben. Hä? Komm, reiß dich zusammen und mach wieder Frieden. Du kannst nicht weggehen während einer Familienkrise. Das ist keine Familie, das ist ein Laborexperiment. Hey, Peggy, komm, schalt dich mal ein. Ah, das ist kein Geheimnis. Nur rücksichtsvoll zu sein, einander so zu nehmen, wie man ist. Ja, Elle kann das nicht. Unbedingt darauf hinzuweisen, dass die Haare, die er auf dem Kopf verloren hat, jetzt aus seiner Nase wachsen. Und auf seinen Ohren. Ja, und sich mit der Tatsache abzufinden, dass es heutzutage schwer ist zu sagen, wo ihre Brust aufhört und ihr Bauch beginnt. Neu! Attacke! Und Action! Turn on and drop out. Die ist so neu. Noch neuer geht's gar nicht, Nachtschwärmer. Vertragt euch wieder, hier zwei da. Ihr Schuhverkäufer, das ist doch nicht normal. Ich dachte nur, es wäre schön, wenn wir mal was zusammen genießen könnten. Wir haben das in den Flitterwochen versucht, Peck. Weißt du noch, wie wir weinten? Hat hier jemand Lust auf eine Party? Da geht's ab, Mann. Radio, Radio, Radio, Regenbogen. In the air and wave them like you just don't care. And if you like fish and grits and all that pimp shit, everybody let me hear you say, oh yeah, yeah. Yeah, East Point, smoke some bang. Call it Paul, me in the house. DK, old national, got the skanks. Everybody, you know what I'm saying? Well, it's the M.I. cricket letter, ain't no one better. And when I'm on the microphone, you best to wear your sweater, cause I'm cooler than a polar bear's toenails. Oh, hell, there he go again, talking that shit. Bend corners like I was a curve, I struck a nerve. And now you about to see the southern player serve. I heard it's not where you from, but where you pay rent. Then I heard it's not what you make, but how much you spend. You got me bent like elbows, amongst other things, but I'm not worried. Cause when we set up in the party, like I'm out, you scurry. So go get your fucking shine box and your sack of nickels. It tickles to see you try to be like Mr. Pickles. Daddy Fat Sax, B-I-G-V-O-I is that same motherfucker that took them knuckles to your eye. And I try to warn you not to test, but you don't listen. Giving a shout out to my uncle Donnell, locked up in prison. Now hold your hands in the air and wave them like you just don't care. And if you like fishing grits and all that pimp shit, everybody let me hear you say, oh yeah, yeah. Now hold your hands in the air and wave them like you just don't care. And if you like fishing grits and all that pimp shit, everybody let me hear you say, oh yeah, yeah. Now my oral illustration be like clitoral stimulation to the female gender. Ain't nothing better, let me know when it's wet enough to enter. If not, I'll wait, because the future of the world depends on if or if not the child we raise gon' have that nigga syndrome. I will it know to beat the arts regardless of the skin tone. I will it feel that if in tune that it just might get picked on. I will it give a fuck about what others say and get gone. The alienators, cause we different, keep your hand to the sky. Like sounds of blackness when I practice what I preach and don't lie. I be the baker and the maker of the piece of my pie. Now break a breaker, tenfold, can I get some reply? Now everybody say, in the air and wave them like you just don't care. And if you like fishing grits and all that pimp shit, everybody let me hear you say, oh yeah, yeah. Now throw your hands in the air and wave them like you just don't care. And if you like fishing fishing, rinsing out that pimp shit. Everybody let me hit you, say, oh yeah, yeah. Every day I sit while my nigga be in school, thinking about the second album at the dungeon, shooting cool like ES to the PN. Cause we just to the B in the zone, honey, I'm home, but I'm not married, carried a lot of problems around, being frustrated. And now I'm sitting at the end of the month, I just made it like you made the B team. And like your daddy's wife, you making a call. You heard the H-E-L-E, and so back the hell up. Softly, as if I play piano in the dark, found a way to channel my anger, not to... Hallo Nachtschwärmer, grüßt euch! And now, here's your DJ's most hated record of the week! Oh my God, no! In dieser Stunde geht's wieder rund, wenn zum Beispiel Elf fragt: Also Leute, wie findet ihr das? Und ich wieder ausflippe. Und wir haben wieder ein Gewinnspiel, klar. Aber erst gegen halb. Elf, was ist? Jetzt geht's los. Ja, ja, jetzt geht's los, ganz klar, Elf. Auf. Nehmt ihr Zuschauerwünsche an? Von dir nicht, Elf. Von dir. Gut, ich möchte Rammeljäger? Nein. Gangstergetümmel? Nein, von dir nicht, Herr. Bring mir den Arsch von dieser Sau. Raus, du Verkäufer. Sau stark. Levitator Crow. Immer freitags ab 22 Uhr ist der Levitschalli hier. Also einschalten. Und zwar das schärfste Programm gibt's bei uns. Und einer ist auch noch dabei immer. Bandi ist der Name. Und der steht für Heldentum. Ja, ja. Wer Bandi auf den Fersen hat, der sitzt in der Zinte. Ja, ich sitze in der Zinte, ja. Uhr, 16 in wenigen Sekunden am Freitagabend. Hallo, Nachtschwimmer. Der Hammer des Monats bei Die gab es vor einem Jahr schon mal, nach schon mal. Irgendjemand hat die ausgegraben. Da haben wir sie wieder. Daft Punk. Hier geht's ans Wochenende. Wir wollen euch raushelfen aus eurer absolut uncoolen Situation. Genau. Jetzt beginnt das Leben. 100% mehr Spaß. Jetzt Achtung. Der Frühling naht. Onkel Hotte hat auch was dazu zu geben. Ja? Onkel Hottes Märchenstunde. Willkommen. Kommen her mit einem Bus. Hat ein Grüßlein im Schnabel. Von der Mutter einen Fuß. Blöder Vogel, bloß flieg weiter, doch er sagt nur, hab keine Lust, hab ich ihn totgehauen, unser Liedchen ist jetzt Schluss. Jawohl. Dankeschön, Onkel Leute. Er ist wieder unmöglich. Der Sender muss endlich ausgeschaltet werden. Die ständige Berieselung wirkt wie eine Droge. Dieser Typ ist durchgeknallt! Ein hochfrequenter Albtraum! Das halte ich im Kopf nicht aus. Bitte sag mir, dass das nur ein furchtbarer Albtraum ist. Radio in FHX Sound. Radio! Radio Dröhnung. Mystery. soll sie nicht aufs Klo gehen. Warte, nichts am Arsch. Nein, nicht umschalten. Jetzt kommt die Werbung. I want it all. Hey, guys. Let me tell you what you can do. If you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000. And right on, baby. Wow. Da wären jetzt nochmal die Termine von Charlie 2000. Erstmal vielen Dank an alle, die letzten Samstag in Etzenwaldbronn-Etzenroth waren. So, da morgen, Samstag, 15. Zum einen Wiel am Kaiserstuhl in der Festhalle und zum anderen Friesenheim in der Sternenberghalle in Friesenheim. Das ist in der Nähe von La an der B3. Und am Donnerstag, nee, am Mittwoch erstmal wieder in der Diskothek Boom in Karlsruhe. Da gibt es einiges zu gewinnen. Stereoanlage. 40 Maxis werden verlost immer. Ganz tolle Jacken, Getränke und so weiter. Und am Donnerstag, am 20. Broadway, Diskothek Broadway Mannheim. Back to the 80. Party and more. Yeah. Hey! This is the Mobile Roadshow. Chart Attack. Hey, du bist Uwe Kroke. Und du Mike Deal. Montags bis Freitags zwischen 13 und 15 Uhr. Radio Regenbogen Chart Attack. Jesus, Oberteufel, Schlimmschaster. Was, ey, Unterteufel, aber das Höllenfeuer brennt dann total aus. So trinken Red Bull für teuflische Energie. Red Bull? Ey, das schmeckt ja höllisch gut, aber... Oje, die Nebenwirkung. We'll be right back.

smoke. It's an everyday thing if you know how to swing. So check the first edition of the download mission. We want all of the European jeans. So put your hands up if you got the need. I'm the best when it comes to making love all night. Throw your butterscotch body beneath your red light. Blaze it up, girl, I'ma lace it real tight. Go deep till the full moon turn to sunlight. Till the darkness is gone, love remains strong. Like the bond between mother and child, you're so warm. Till the touch, passionate interludes is such. When you're gone, your body's what I yearn to clutch. Just imagine ecstasy floating in a cloud. Animal attraction, paradise for a price, it's cool though. I'll pay it for the rest of my life, you know why? Zones, like a black tiger caged up till you come home. Lovely, you make a man swoon like a boy. The love is so soft, it gets hard to enjoy. Cause the mind flies, and sometimes the sex lies. Smooth little girls fall in love with rough guys. But you can chop a big heart down to pipe size. I guess that's what it sounds like when a dove cries. The whole world is trapped up in a maze. But you say this real good loving for rainy days. The Lord works in mysterious ways. He must have put you on this earth for all men to praise. Hier ist immer noch unser Gewinnspiel. babe. I want us closer, babe. Closer, babe. Halte durch, jetzt kommt die letzte Runde. Closer, babe. I want us closer, babe. Closer, babe. I want us closer, babe. Ich amüsiere mich schon wieder köstlich hier. Ich habe die ersten Faxe angeguckt, die da reingekommen sind. Übrigens die Faxnummer 0621. Hold it, hold it. 3375266, wer mir ja faxen möchte. Immer noch Gewinnspiel nebenbei, ja? Shut the fuck up. Warum ist es günstig, eine blonde Beifahrerin zu haben? Antwort: Man kann dann immer ohne Strafe auf den Behindertenparkplätzen parken. Oh, das fängt ja wieder gut an. Ja, da ist sogar ein Andi-Blondin-Witz dabei. Den muss ich noch bringen kurz, bevor es losgeht. Mit dem Gewinnspiel, mit der Auflösung. Also, drei Blondinen gehen durch den Wald und treffen eine Fee. Diese sagt: Jeder von euch hat einen Wunsch frei. Die erste wünscht sich auszusehen wie Pamela Anderson und Peng, sie sah so aus wie Pamela. Die zweite wünscht sich lange Haare und Peng, sie hatte Haare bis zum Boden. Und die dritte wünschte sich noch dümmer zu sein. Und Peng, zack, sie war ein Mann. Hat das immer der Härtefall, ja? Also ey. Jetzt rastet der aus. Wahnsinn. Totaler und kompletter Wahnsinn. Action pur. Ohne Netz und doppelten Boden. Ein durchgeknallter Radiomoderator und ein gefährlicher Irrer. Das ist ja unfassbar. Ja, super. Yeah. Thank you. Der Song ist überhaupt ziemlich neu nach Tremor. Mokka DG, Close Your Eyes. Hey, wir haben 23.52 Uhr. Hier geht's ans Wochenende. Und zwar Vollpower. Jetzt habe ich in der Leitung die Daniela aus Mannheim. Daniela, grüß dich. Daniela. Grüß dich, Tim. So, hast du mir 5 Interpreten? Ja, logisch. Na, lass mal hören. Was kann ich? 5 Interpreten, lass mal hören. 5 Interpreten? Wir haben Gewinnspiel. Hast du das nicht, Ich wusste nicht genau, um was es geht. Ich habe es am Rande mitbekommen. Du hast einfach angerufen. Ja, wir haben Gewinnspiel, da müssen wir 5 Interpreten erraten. Aber da wirst du jetzt nicht mitmachen, weil du wahrscheinlich nicht aufgepasst hast, ha? Ja, wahrscheinlich. Okay, dann nehmen wir den nächsten rein. Jetzt habe ich den Thomas Koch aus Balingen auf der Schwäbischen Alb. Thomas, grüß dich. Hallo. Du hast aufgepasst und hast 5 Interpreten? Ja, ich habe 5 Interpreten. Also bitte. Also das erste war Snoop Doggy Dogg. Genau. LL Cool J. Richtig. Das dritte war No Mercy. Ja. Faceless. Ja. Und Alex Party. Ein echter Nachtschwärmer. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Es ist Freitag, es geht ins Wochenende. Wir beerdigen den guten Geschmack. Das hält man ja im Kopf nicht aus. Voll cool. Party! Dann klappt's auch mit dem Nachbarn. Wenn's draußen regnet, wir sagen, was abgeht. Ungebetener Besuch, wir sind die Rettung. Krach mit den Liebsten? Egal, wir heitern euch auf. Welch im Leben und in der Liebe? Da helfen wir nach. Schalten Sie Ihr Radio auf. Nonstop Radio. It's a journey into sound. Baseline. So, wir haben gleich wieder volle Stunde Nachtschwärmer. Da kommt der Keller, dann bin ich gleich wieder da. Und immer wenn ich die Blondine meine, dann meine ich nicht nur eine. Ihr kennt sie, Kelly. Kelly, dich meine ich, oder? Irgendwie stinkt mir das langsam. Ja, du bist eben mein Liebling. Kurz vor der vollen Stunde, wir können... Jetzt gehen wir noch ein bisschen mehr Gas hier. Noch nie war Angst so schön. Ja, sehr dankbar, wenn irgendjemand jetzt den Stecker zieht. Na, los, komm.